Ey yo, er checkt den Scheiß aus. Yo, ey, dieses Rap für Musikfans, keine Musik für Leute, die Rap nicht kennen. Ich rap für alle und vor allem für meine Existenz. Ich empfinde jedes Gefühl und rap, lebt das Leben als wär's ein Test. Immer wieder aufs Neue, es wird düster, wenn ich denk. Bruder, wenn ich sterbe, dann grüßt mit diesem Vers. Mein Leben war was wert für die Menschen dieser Erde. Ich baue mein Sein auf Kreislauf in mich sein. Auf Ausgeglichenheit und vor allem immer ich sein. Ich bin kein Produkt der Plattenindustrie. Ich geh meinen Weg in Schlamm bis zu Knien. Manchmal denkt man schnell, yo, ich bin fast schon am Ziel. Doch nicht in dieser Welt, fast keine Chance auf den Deal. So geh ich arbeiten, wach jeden Morgen auf. Schon wieder da sein, verdammt, ich pack die Drogen aus. Es geht Tag ein Tag aus, was für Drogen drauf. Ich bin Tag ein Tag aus im Drogenrausch. Ich bin immer negativ, weil ihr nix auf habt in euch, dennoch jeder sieht. Ich bin meistens schlecht gelaunt, weil ich drauf hab, euer Rap klingt wie schlecht geklaut. Ich bin öfters aggressiv, weil ihr spinnt doch eure Platte ansehen genießt. Ich bin allzeit bereit für den Einsatz mit Vibe, sag mal. Wieso bin ich scheit, doch noch immer nicht gesigned? Ich bin morgens schon um 5 aus dem Haus, dabei würde ich lieber schließen, so um 5 aus dem Haus. Ich muss pünktlich da raus, sonst schimpft man mich aus. Das wär wieder Futter für meine glückliche Faust. Doch dann hätte ich selbst keins, nur ein Fünkchen Applaus. Davon werde ich nicht satt, zum Glück habe ich kein Kind und eine Frau. Obwohl eine Frau könnte mir Geld geben und sagen, ich liebe dich, das ist ein Fliegenschiss. Lass uns nicht mehr über das Geld reden. Na gut, kannst du mir noch die Füßen massieren? Denn ich muss den ganzen Tag stehen und Prügel kassieren. Eine Tür reparieren, darf dabei nicht wütend agieren. Weil sonst setzt man mich vor das Tor mit üblen Manieren. Klar, ich hab Schiss um meinen Arbeitsplatz. Du sagst dich nicht, weil du 30 Jahre deine Arbeit hast. Doch Schicht ist, du kommst morgens mit dem 3-Tage-Bad. Was geht? Du gehst, niemand ist sicher, selbst ein Arbeitsvertrag. Ich bin immer negativ, weil ihr nix auf habt in euch, dennoch jeder sieht. Ich bin meistens schlecht gelaunt, weil ich drauf hab, euer Rap klingt wie schlecht geklaut. Ich bin öfters aggressiv, weil ihr spinnt doch eure Platte ansehen genießt. Ich bin allzeit bereit für den Einsatz mit Vibe, sag mal. Wieso bin ich scheit, doch noch immer nicht gezeigt? Ey, sag mal sicher, du bist doch selbst ein armer Wichser, der kein Geld für einen krassen Mixer hat, sich dennoch keinen Fick drum gibt und Boss in dicken Shit in 20 Jahren Stoff zum Erinnern bringt. Und wenn nicht, dann bist du einer, der bald Fan ist oder ein Produzent, der in seinem Chefsessel sitzt und denkt, shit, ich ruf den an. Vielleicht versucht das ja in Englisch, du boost mich, ich erhäng dich am Loop von The Root und Black kommt dazu und nun ein dickes Sandwich. Ich will es nicht um jeden Preis, denn jeder, der Rap zu leben weiß, der entdeckt, dass man nicht auf Regeln scheiße, testet vorher schon mal jede Unebenheit. Ich bin lange arbeitslos gewesen, heißt keine Knete im Haus, keine Zukunft, kein Leben. Die Fete ist aus, öfters Hunger und viel Zeit zum Überlegen. Das Leben ist nichts wert ohne Weitsicht in seinem Streben, verdammt. Ich hab den Shit, den die wollen. Manche denken sich, ich sitz hier nur zum Trollen. Ich sage klar, der Mist hier glitzert wie Gold. Ich bewahr's und ich will dies hier zum Job. Ich bin immer negativ, weil ihr nix auf habt in euch, dennoch jeder sieht. Ich bin meistens schlecht gelaunt, weil ich drauf hab, euer Rap klingt wie schlecht geklaut. Ich bin öfters aggressiv, weil ihr spinnt doch eure Platte ansehen genießt. Ich bin allzeit bereit für den Einsatz mit Vibe, sag mal. Wieso bin ich scheit, doch noch immer nicht gesigned?